Die nationale Ausstellung der agronomischen Erfolge mit Seminar 2016 wurde am 6. Dezember in der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften eröffnet. Daran nahmen die Funktionäre, Wissenschaftler, Forscher, Techniker, Lehrer und Doktoranden der Bildungsorgane, Forschungsinstitutionen und landwirtschaftlichen Produktionsbetriebe teil. Es wurden über 100 wertvolle wissenschaftliche und technische Forschungsergebnisse vorgelegt, die zur Verwissenschaftlichung und Modernisierung der Landwirtschaft beitragen können. Zur Schau gestellt wurden auch rund 500 Exponaten von 190 Sorten, darunter die Getreidepflanzen neuer Sorten, verschiedene Düngemittel und Agrarchemikalien, die durch Einsatz von Nanotechnologie hergestellt wurden.